Das Mädchen räkelte sich, zupfte das Kopftuch, das sie auch nachts aufbehielt, zurecht und war so aufgekratzt, dass sie nicht mehr einschlafen konnte. »Was habt ihr da, Altstoffe?« fragte sie, als sie den Sack sah. »Nein«, sagte Chiklin, »das ist Spielzeug für dich. Komm und such dir was aus.« Nastja erhob sich in ihrer kindlichen Größe, trat von einem Bein aufs andere, um sich den Schlaf aus den Gliedern zu vertreiben, und ließ sich so nieder, dass sie mit gespreizten Beinen den ganzen Haufen registrierten Krimskrams umklammerte. Chiklin holte die Lampe vom Tisch und stellte sie auf den Fußboden, um Nastja das Aussuchen zu erleichtern. Der Aktivist schrieb auch im Dunkeln fehlerfrei. Nach einer Weile ließ der Aktivist seine Liste auf den Fußboden flattern und bat das Kind, es möge ihm bescheinigen, dass es seinen Teil vom Hab und Gut der anhangslos gestorbenen Landarbeiter erhalten habe, um es nutzbringend zu verwenden. Nastja malte andächtig Hammer und Sichel aufs Papier und reichte die Liste zurück. Chiklin zog sich Wattejacke und Schuhe aus und ging in Strümpfen auf und ab, sanftmütig und zufrieden. Denn von nun an konnte niemand mehr Nastja ihren Lebensanteil streitig machen. Unumkehrbar strebten die Flüsse dem Meeresstrudel entgegen, nie würden die auf dem Floß Entschwundenen zurückkehren, um Mischka, den Schmiedegehilfen, zu peinigen. Was aber jene Namenlosen betraf, die nichts als Bastschuhe und Zinnohrringe hinterlassen hatten, so durften auch sie nicht für immer und ewig unter der Erde schmachten, doch auferstehen konnten sie wohl nicht. »Pruschewski«, wandte sich Chiklin an den Ingenieur. »Ja?« Pruschewski saß in der Ecke und döste teilnahmslos vor sich hin. Seine Schwester hatte lange nicht geschrieben. Wenn sie gestorben war, so wollte er hinfahren und ihren Kindern Essen kochen und sich bis zur völligen Bewusstlosigkeit für sie aufreiben, um sein Leben als Greis zu beschließen, der es gelernt haben würde, empfindungslos dahinzuleben. Das liefe zwar auf das Gleiche hinaus, wie jetzt zu sterben, wäre möglicherweise noch trister, doch könnte er, wenn er hinführe, den Platz der Schwester einnehmen und noch intensiver, noch wehmutsvoller an das junge Mädchen seiner Jugendjahre denken, deren Leben jetzt allem Anschein nach ausgelöscht war. Diese unbändig daseinsfrohe, mädchenhaft junge Frau, die nun nach ihrem Tode von allen vergessen war oder die, falls sie noch lebte, ihren Kindern Kohlsuppe kochte. Wie sehnsüchtig gern hätte Pruschewski sie noch für eine kleine Spanne auf der Welt gewusst. Zumindest aber musste sie in seinem geheimen Denken und Fühlen fortexistieren. »Pruschewski, wird es der Wissenschaft mit ihren Errungenschaften gelingen, die Toten wieder zu erwecken, auch wenn sie längst vermodert sind?« »Nein«, sagte Pruschewski. »Lüge«, mischte sich Zhartschew ein, ohne die Augen zu öffnen. »Der Marxismus kann alles. Wozu liegt denn Lenin in Moskau heil und ganz? Weil er auf die Wissenschaft wartet und auferstehen will. Ich würde schon Arbeit für Lenin finden, ihm alle zeigen, die noch eine Abreibung brauchen. Ich hab nun mal diesen Riecher, immer sehe ich gleich, was eine Kanaille ist.« »Ein Esel bist du«, erklärte Nastja, die in ihre Landarbeitererbschaft kramte. »Sehen kannst du, aber arbeite lieber. Habe ich recht, Onkel Wostschew?« Wostschew lag mit dem leeren Sack als Zudecke und lauschte dem Schlag seines törichten Herzens, das den übrigen Körper in zweifelhafte, ferne Lebensräume hinüberlockte. »Ich weiß nicht recht«, antwortete er, »du schuftest und schuftest, und wenn du genug geschuftet hast und dich in allem auskennst, dann bist du mit deinen Kräften am Ende und stirbst. Werd nicht größer, Mädchen, das macht bloß Kummer.« Nastja war da ganz anderer Meinung. »Sterben müssen doch bloß die Kulaken, du Esel. Zhartschew, bewache meinen Schlaf, ich bin müde.« »Komm her, meine Kleine, hör nicht auf diesen Kulaken, liebe Diener. Der braucht eine Abreibung, morgen kriegt er sie.« Alle Verstummten überließen sich willfährig der Nacht. Nur der Aktivist schrieb unablässig weiter. Und immer neue, noch gewaltigere Errungenschaften taten sich vor seinem bewusstseinsstarken Geiste auf, so dass ihm sogar der Gedanke kam, »Eigentlich fügst du der Sowjetunion mit deiner Passivität Schaden zu, du Teufelskerl. Den ganzen Kreis könntest du in die Kollektivierung verschicken, aber nein, du verzettelst dich bei einem Einzelkolchos, wo es an der Zeit ist, die Bevölkerung güterzugweise in den Sozialismus zu transportieren, rackerst du dich im engen Maßstab ab. Ein Jammer! Mitten in der klaren Mondesstille klopft es mit leiser Hand an die Tür und diese Hand, das merkte man gleich, wurde von Angst mithin einem Überrest des Alten geführt. »Herein! Jetzt ist keine Sitzung«, sagte der Aktivist. »Ja, aber«, antwortete der draußen Stehende, ohne einzutreten, »ich dachte, Sie denken gerade.« »Komm schon rein, mach einen nicht nervös«, sagte Jatschew. Der Eintretende war Jelisej. Er wirkte ausgeschlafen, die Augen, von innen reichlich mit Blut versorgt, glänzten dunkel, und der ganze Körper war dank gewohnheitsmäßiger Organisiertheit gekräftigt. »Der Bär hämmert in der Schmiede, dass es bloß so kracht, und brüllt Lieder. Der ganze Kolchos ist aufgewacht, ohne dich kraulen wir uns.« »Das muss ich überprüfen«, entschied der Aktivist. »Ich gehe hin«, sagte Tschiklin. »Bleib hier und gib dir Mühe mit dem Schreiben. Deine Sache ist die Berichterstattung.« »Ja, aber bloß noch so lange, wie ich zu dumm dafür bin«, sagte Jatschew drohend. »Bald werdet ihr alle entaktiviert. Wartet bloß ab, bis die Massen genug von euch haben und bis die Kinder groß geworden sind.« Tschiklin ging zur Schmiede. Die Nacht stand erhaben und eisig über ihm. Hochherzig leuchteten die Sterne über der schneereinen Erde, und weithin schallte das Hämmern des Schmiedegehilfen. Es klang, als brächte der Bär es nicht fertig, unter den erwartungsvollen Sternen zu schlafen, als wollte er ihrem Fordern auf seine Weise gerecht werden. »Der alte Bär ist in Ordnung, ein richtiger Proletarier«, dachte Tschiklin anerkennend. Jetzt verfiel der Schmiedegehilfe in ein langgezogenes, wohliges Röhren, eine Art Freudengesang. Die Schmiede stand der Mondnacht und der ganzen helllichten Erdenoberfläche offen. In der Esse loderte ein wildes Feuer, vom Schmied selber unterhalten, der auf dem Boden liegend den Blasebalg zog. Der Schmiedegehilfe schlug frohgestimmt auf ein glühendes Stück Reifenband ein und sang ein Lied dazu. »Durch ihn komme ich nicht zum Schlafen«, beklagte sich der Schmied. »Vorhin ist er aufgestanden und hat so lange fürchterlich gebrüllt, bis ich Feuer in der Esse gemacht habe. Seitdem tobt er rum. Er war doch sonst ganz friedlich, aber heute ist er außer Rand und Band.« »Was hat er bloß?«, fragte Tschiklin. »Weiß der Teufel, wie er gestern von der Entkulakisierung zurückkommt, da tapst er immerzu herum und brummt zufrieden vor sich hin. Die Sache hat ihm wohl Spaß gemacht. Na, und dann erscheint einer von den Hilfsaktivisten und hängt das Tuch da an den Zaun. Seitdem guckt Mischka immerzu in diese Richtung und irgendwas geht ihm durch den Kopf. Kulaken, denkt er wohl, gibt es nicht mehr. Darum hängt da jetzt eine rote Fahne mit einer Losung. Irgendwas hat sich da oben bei ihm festgesetzt.« »Na, leg dich schlafen, ich pumpe inzwischen weiter«, sagte Tschiklin. Er nahm den Strick und blies das Schmiedefeuer an, damit der Bär noch mehr Reifen für die Kolchosfuhrwerke schmieden konnte. Als die Morgenröte kam, verstreuten sich die gestern zu Gast gewesenen Bauern in der Umgebung. Der Kolchos hingegen wusste nicht, wohin mit sich. Er stand vom Lager auf und trottete vom Orkhof zur Schmiede, wo er den Gehilfen hämmern hörte. Pruschewski und Woschew gingen mit, um zuzusehen, wie Tschiklin dem Bären bei der Arbeit half. Am Zaun vor der Schmiede hing eine Fahne, auf die ein Ausruf gemalt war. »Für die Partei, für die Treue zu ihr, für die Stoßarbeit, die dem Proletariat die Tür zur Zukunft aufstößt.« Der erschöpfte Gehilfe kam aus der Schmiede, verschlang eine Portion Schnee, um sich Abkühlung zu verschaffen, und schmetterte den Hammer wieder in sich hektisch steigerndem Rhythmus ins metallene Fleisch. Zu singen hatte der Zuschläger längst aufgehört. All seine ungezähmte Freude setzte er in Arbeitseifer um, die Kolchosbauern wurden unwillkürlich mitgerissen und begleiteten das Krachen des Vorschlaghammers mit kollektivem Ächzen, damit die Reifen recht fest und haltbar würden. Jelisej, der genauer hinsah, gab dem Schmiedegehilfen den Rat, »Mischka, Lass den Reifen erst ein bisschen abkühlen, sonst wird er spröde und springt. Du drischst ja auf das Eisen, als ob es Dreck ist. Dabei hat es doch Geld gekostet. So geht das nicht.« Aber der Bär fauchte Jelisej mit aufgerissenem Rachen an, und Jelisej ging beiseite, um nicht mit ansehen zu müssen, wie das Eisen gemartert wurde. Auch die übrigen Bauern mochten die sinnlose Vergeudung nicht länger hinnehmen. »Hau gefälligst sachter, Teufel«, riefen sie aufgebracht. »Du ruinierst Gemeinschaftliches. Das Eigentum ist wohl jetzt ein Waisenkind. Keiner nimmt es mehr in Acht. Nicht so wild, du Toberich. Was drischst du so auf das Eisen? Gehört es etwa einem Einzelbauern? Geh raus, kühl dich erst mal ab, Satansbraten. Mach eine Pause, pelziges Untier. Man muss ihn von der Kolchosliste streichen und fertig. Oder sollen wir den Schaden einfach so hinnehmen?« Indes blies Tschiklin weiter das Schmiedefeuer an. Um mit ihm Schritt zu halten, schmetterte der Bär den Hammer auf das Eisen, als habe er seinen Todfeind vor sich, als sei er jetzt, wo es keine Kulaken mehr gab, allein auf der Welt. »So ein Jammer«, seufzten die Kolchosmitglieder. »Die Reifen müssen ja springen, das Eisen hat ja schon lauter Risse. Eine Strafe Gottes. Dabei darf man ihm kein Haar krümmen. Gleich heißt es Dorf, Armut, Proletariat, Industrialisierung.« »Das ist doch gar nichts. Wenn es erst heißt, er ist ein Kader, dann kriegen wir eins aufs Dach.« »Ein Kader ist auch nichts weiter. Schlimmer ist ein Instrukteur. Oder der Genosse Paschkin höchstpersönlich. Die heizen uns ein.« »Aber vielleicht kommt nichts nach. Vielleicht sollten wir ihm eins überziehen.« »Bist du noch bei Troste? Er ist doch in der Gewerkschaft. Neulich war der Genosse Paschkin extra seinetwegen hier. Der fühlt sich ja auch nicht wohl ohne Knechte.« Jelisej redete wenig, dabei litt gerade er am meisten. Früher, als er noch einen Hof sein eigen nannte, fand er auch des Nachts keine Ruhe. Galt es doch ständig, auf der Hut zu sein, damit nichts umkam, damit sich das Pferd nicht überfraß oder übersoff, damit die Kuh bei guter Laune blieb. Jetzt aber, wo ein ganzer Kolchos, ja, die ganze hiesige Welt in seine persönliche Obhut gegeben war, auf die anderen war ja kein Verlass, da hatte er vor lauter Eigentumsverantwortung echtes Bauchweh. »Wir kriegen allesamt graue Haare«, sagte ein Mittelbauer, der während der ganzen Revolution geschwiegen hatte. »Früher hatte ich mich bloß um meine Familie zu kümmern. Jetzt heißt es jeden mitversorgen. Unter dieser Last gehen wir alle vor die Hunde.« Wostschew wurde traurig. Das Tier dort mühte sich ab, als wittere es den Sinn des Lebens ganz nahe. Er aber stand daneben, ohne zu versuchen, die Tür zur Zukunft aufzustoßen, hinter der vielleicht tatsächlich etwas war. Tschiklin bediente nicht mehr den Blasebalg, sondern half dem Bären, Eggenzähne zu schmieden. Die beiden schenkten weder den Zuschauern noch sonstigen Erscheinungen am Rande ihres Blickfeldes Beachtung. Sie werkten, ohne die geringste Unterbrechung, im Banne ihres Pflichtgefühls, so wie es eigentlich sein soll. Der Bär schmiedete und Tschiklin härtete die Zähne, wusste allerdings nicht, wie lange er sie ins Wasser tauchen durfte, ohne das Metall zu überhärten. »Und wenn der Zahn gegen einen Stein prallt«, stöhnte Jelisej, »er braucht bloß auf was Hartes zu stoßen, und schon bricht er mittendurch.« »Nimm das Eisen aus dem Wasser, Satansbraten«, schrie der Kolchos, »quäl das Material nicht zu Schanden.« Tschiklin wollte das strapazierte Stück Metall aus dem Wasser nehmen, aber da war schon Jelisej in die Schmiede getreten, riss Tschiklin die Zange aus der Hand und machte sich mit beiden Händen zupackend daran, die Eggenzähne zu härten. Nun kamen auch die übrigen organisierten Bauern ins Innere des Betriebes gestürzt. Seelisch erleichtert, mit jener gezügelten Hast, die Voraussetzung dafür ist, dass Nutzen entsteht und nicht Schaden, werkten sie an den eisernen Gerätschaften. »Die Schmiede muss geweißt werden, dass ich's nur nicht vergesse«, kam es Jelisej während der Arbeit in den Sinn, »wie verrußt sie ist. Würde ein Besitzer seine Werkstatt so verkommen lassen?« »Lass mich am Strick ziehen, eure Esse hat zu wenig Wind«, bat Wurstschiff. »Meinetwegen«, stimmte Jelisej zu, »aber zieh nicht zu toll. So ein Strick kostet jetzt viel Geld, und ein neuer Blasebalg ist erst recht nichts für den Kolchos Geldbeutel.« »Ich mach es auch ganz sacht«, sagte Wostschew und begann am Strick zu ziehen, völlig aufgehend in der geduldfordernden Arbeit. Es kam der Morgen eines Wintertages, und überall im Kreis verbreitete sich alltägliches Licht. Die Lampe auf dem Orkhof brannte dennoch weiter, bis Jelisej die überflüssige Flamme bemerkte, hinging und sie löschte, damit nicht noch mehr Petroleum vergeudet wurde. Schon waren auf dem Orkhof die Mädchen und Burschen erwacht, die früher in ihren Häusern geschlafen hatten. Im Allgemeinen standen sie den Zukunftsängsten ihrer Väter gelassen gegenüber, deren Pein erweckte nicht ihr Interesse. Sie lebten auf dem Dorf wie Fremde, als habe ein unbestimmtes Liebessehnen nach unerreichbar Fernem sie erfasst. Die häuslichen Entbehrungen ließen sie achtlos über sich ergehen. Sie lebten ja mit einer Glücksgewissheit, die, so nebelhaft sie auch sein mochte, sich dennoch bewahrheiten würde. Fast alle Mädchen, wie überhaupt die ganze Nachwuchsgeneration, gingen jeden Morgen in das Lesehaus und blieben dort den ganzen Tag ohne etwas zu essen. Sie lernten lesen, schreiben, rechnen, befreundeten sich miteinander und ließen ihren Zukunftsfantasien freien Lauf. Als die Kolchosbauern die Schmiede in Besitz nahmen, blieb Prusewski abseits und stand die ganze Zeit über reglos am Zaun. Er wusste nicht, wozu man ihn in dieses Dorf geschickt hatte und wie er in der Masse untergehend weiterleben sollte. Daher fasste er den Entschluss, das Ende seines Erdenaufenthaltes auf den Tag genau festzusetzen. Er nahm seinen Notizkalender und trug einen Mittwintertag und eine spätabendliche Uhrzeit ein. Alle haben sich schlafen gelegt, die Erde ist froststarr, jeglicher Baulärm ist verstummt, er aber, wo auch immer gerade befindlich, legt sich hin, das Gesicht nach oben gewandt und hört auf zu atmen. Denn kein noch so imposanter Bau und nichts, was das Leben an Genüssen bereithält, weder ein lieber Freund noch die bevorstehende Eroberung der Sterne können dich von deiner seelischen Verelendung erlösen. Immer wirst du dir der Vergeblichkeit einer Freundschaft bewusst sein, die nicht auf Überlegenheit und nicht auf körperlicher Liebe beruht, und immer wirst du die Trostlosigkeit der fernen Gestirne ahnen, die auch nur Kupfervorkommen zu bieten haben, für die wieder nur ein Volkswirtschaftsrat gebraucht wird. Prusewski schien es, als mündeten alle seine Gefühle und Leidenschaften und die ihn seit langem quälende Sehnsucht in seinem Intellekt, wo sie sich selbst erkannten, bis zu ihrem Ursprung und bis zur tödlichen Vernichtung jeder Form naiven Hoffens. Dennoch blieb der Ursprung der Gefühle nach wie vor der faszinierende Punkt im Leben. Durch den Tod würde er diesen einzigen glückhaften und wertechten Existenzbereich verlieren, ohne versucht zu haben, darin aufzugehen. Was sollte er, oh mein Gott, tun, da er die Spontaneindrücke nicht hatte, aus denen sich das Leben speist, die es befähigen, sich aufzurichten und die Arme der Hoffnung entgegenzustrecken. Prusewski verbarg sein Gesicht in den Händen. Wenn der Intellekt wirklich die Synthese aller Gefühle war, derjenige Ort, an dem das friedlose, beunruhigende Strömen der seelischen Regungen verebbte und versiegte, so blieb doch offen, wie Friedlosigkeit und Beunruhigung entstanden waren. Sicher war nur eines. Das Altern seiner Verstandeskräfte hatte etwas mit Todessehnsucht zu tun. Und sie war von allen seinen Gefühlen das einzige Beständige. Deshalb würde es ihm vielleicht im Tode gelingen, den Kreis zu schließen und zum Ursprung der Gefühle zurückzufinden, zum Sommerabend jener fortsetzungslos gebliebenen Begegnung. »Genosse, bist du derjenige, der wegen der Kulturrevolution zu uns gekommen ist?« Prusewski nahm die Hände vom Gesicht. An ihm vorüber zogen die Mädchen und Burschen auf ihrem Weg zum Lesehaus. Eines der Mädchen blieb vor ihm stehen. An den Füßen trug sie Filzstiefel, auf dem zutraulichen Kopf ein ärmliches Kopftuch. Sie blickte den Ingenieur staunend und liebevoll an, denn sie konnte nicht begreifen, wie ein einzelner Mensch eine derartige Wissensfülle beherbergen konnte. Sie wäre bereit gewesen, sich diesen unbekannten grauhaarigen Mann für immer in Liebe hinzugeben, ihm Kinder zu gebären, seinetwegen täglich ihren Körper zu peinigen, wenn er sie nur lehrte, die Welt zu erkennen und an ihr teilzuhaben. Gering achtete sie im Vergleich dazu ihre Jugend und ihr jetziges Glück. Sie spürte in unmittelbarer Nähe ein dahinjagendes, glutvolles Etwas. Ihr Herz wurde vom Windstoß des ungestümen Lebens ganzen emporgewirbelt, doch kannte sie nicht die Worte, um dieses freudige Gefühl zu artikulieren, und so stand sie vor dem Mann mit der stummen Bitte, sie diese Worte zu lehren, die Worte und die Kunst, die ganze Welt im Kopfe nachzuvollziehen, mitzuhelfen, dass sie anfinge zu leuchten. Das Mädchen wusste nicht, ob der hochgelehrte Mann ihr folgen würde, und so sah sie ihn zweifelnd an, notfalls bereit, weiterhin beim Aktivisten in die Schule zu gehen. »Ich komme mit Ihnen«, sagte Pruschewski. Das Mädchen unterdrückte einen Freudenschrei, um Pruschewski nicht zu verärgern. »Gehen wir«, sagte Pruschewski. Das Mädchen ging voran, als wollte sie Pruschewski den Weg weisen, obgleich er nicht zu verfehlen war. Allein sie wollte dem ihr folgenden Dankbarkeit bezeigen, da sie sonst nichts hatte, was sie ihm hätte schenken können. Die Kolchosmitglieder hatten alle Schmiedekohle verbrannt und die Eisenvorräte verbraucht, um nützliche Geräte anzufertigen, dazu das vorhandene tote Inventar restlos repariert. Nun verließen sie die Werkstatt mit dem Bedauern darüber, dass die Arbeit getan war, auch befürchteten sie neue Einbußen für den Kolchos. Der Schmiedegehilfe hatte vorzeitig schlapp gemacht. Um seinen Durst zu löschen, wollte er sich eine Portion Schnee einverleiben, doch während der Schnee in seinem Mund schmolz, sank er längelang vornüber und schlief auf der Stelle ein. Aus der Schmiede kommend, ließ sich der Kolchos vor dem Zaun nieder mit dem Blick auf das Dorf, und wo die Bauern saßen, schmolz der Schnee. Woschew kam, da es nun nichts mehr für ihn zu tun gab, erneut ins Grübeln. »Komm endlich zu dir«, sagte Tschiklin. »Leg dich neben den Bären, vergiss alles im Schlaf.« »Die Wahrheit, Genosse Tschiklin, lässt sich nicht im Schlaf vergessen.« Tschiklin packte Woschew quer und legte ihn neben den schlafenden Schmiedegehilfen. »Bleib liegen und halt den Mund«, sagte er über ihn gebeugt. »Der Bär lebt und atmet, und du sagst, du kannst das nicht. Das Proletariat hält alles aus. Bloß dir wird andauernd bange. Ein richtiges Miststück bist du.« Woschew schmiegte sich an den Bären, ihm wurde warm und er schlief ein. Auf der Dorfstraße erschien auf bebendem Ross dahinstürmend ein Bote des Kreises. »Wo ist hier das Aktiv?« schrie er dem dasitzenden Kolchos ohne Tempoverlust zu. »Immer geradeaus«, wies ihm der Kolchos den Weg, »nicht nach rechts und nicht nach links abbiegen.« »In Ordnung«, schrie der Reiter, bereits so weit entschwunden, dass nur noch die auf- und niederhüpfende Tasche mit den Direktiven zu erkennen war. Wenige Minuten später kam der Reitersmann zurückgerast, das Quittungsbuch durch die Luft wedelnd, um die tintennasse Unterschrift des Aktivisten im Fahrtwind zu trocknen. Und schon verschwand das futterstarke Ross in der Ferne, dass der Schnee nur so Stob und Erdbatzen durch die Luft wirbelten. »Was für ein Pferd dieser Bürokrat zu Schanden reitet«, dachte der Kolchos, »nicht mit anzusehen.« Tschiklin holte einen Eisenstab aus der Schmiede und gab ihn Nastja zum Spielen. Er schenkte ihr oft die verschiedenartigsten Gegenstände, damit sie wortlos begriff, wie lieb er sie hatte. Jartschew war schon lange wach, während Nastja mit schlaftrunken geöffnetem Mund wehmutsvoll weiterschlummerte. Tschiklin sah das Kind prüfend an. Ob ihm der gestrige Tag nicht geschadet hatte? Ob es am ganzen Körper heil und gesund sei? Aber das Kind schien unversehrt, nur sein Gesicht glühte vor kindlicher Kraftfülle. Aus dem Auge des Aktivisten tropfte eine Träne mitten auf die Direktive. Tschiklin sah es mit Verwunderung. Seit gestern Abend saß die führende Persönlichkeit reglos am Tisch. Mit Genugtuung hatte der Aktivist durch reitenden Boten den erschöpfenden Bericht über die Liquidierung des Klassenfeindes dem Kreis übermittelt und auch den eigenen Anteil am Erfolg nicht unerwähnt gelassen. Doch jetzt hatte sich eine frische Direktive herabgesenkt, die alarmierenderweise vom Gebietskomitee unterzeichnet war, über den Kopf von Kreis und Bezirk hinweg. Diese nun vorliegende Direktive konstatierte wenig wünschenswerte Erscheinungen wie Überspitzung, Vorprellen, Übereifer, kurzum das Abgleiten von der präzisen, scharfkantig geschliffenen Linie auf die rechte und die linke schiefe Ebene. Des Weiteren wurde dazu aufgefordert, die scharfäugige Wachsamkeit des Aktivs in Bezug auf den Mittelbauern in ein schonungsloses Licht zu rücken. Wenn dieser in die Kolchose drängte, wie anders war dann dieser Generalfakt zu erklären, als mit verkappter Vorsätzlichkeit, die aufgrund von Einflüsterungen seitens der Kulakenliebedienermassen erfolgte. nach dem Motto »Lasst die wilden Wogen des Mittelbauerntums in die Kolchose strömen, dort werden sie schon die Leitungsufer unterspülen und mit sich fortreißen, und wir brauchen dann die Macht nicht mehr zu fürchten, weil sie am Boden liegt.« Aus jüngsten dem Gebietskomitee vorliegenden Unterlagen, hieß es weiter in der Direktive, ist ersichtlich, dass das Aktiv des Kolchos Generallinie im linksradikalen Sumpf des rechten Opportunismus versackt ist. Der Organisator des dortigen Kollektivs wendet sich an die übergeordnete Organisation mit folgender Anfrage. Kommt nach dem Kolchos und nach dem Kommunismus etwas noch Höheres und noch Lichteres, wohin die Klein- und Mittelbauernmassen unverzüglich zu überführen wären, da sie unaufhaltsam fernen Geschichtsdimensionen und den Gipfeln unsichtbarer, weltumspannender Epochen entgegenstreben? Dieser Genosse bittet uns, ihm das Musterstatut einer solchen Organisation zu übersenden, sowie entsprechende Formulare, einen Federhalter mit Feder und 2 Liter Tinte. Er begreift nicht, in welch spekulativer Weise er den ehrlichen und im Großen und Ganzen auch gesunden Kolchos-Enthusiasmus des Mittelbauern missbraucht. Man kann nicht umhin der Feststellung zuzustimmen, dass es sich bei diesem Genossen um einen Parteischädling und um einen objektiven Feind des Proletariats handelt, der unverzüglich und für alle Zeiten von jeglicher leitenden Funktion zu entbinden ist. An dieser Stelle setzte das geschwächte Herz des Aktivisten für einen Augenblick aus, und hier war es auch, wo ihm die Träne aufs Papier tropfte. »Was hast du, Kanaille?« fragte Jartschew. Doch der Aktivist gab keine Antwort. Ja, hatte er denn die ganze Zeit über zu seinem Vergnügen gelebt? Sich satt gegessen und ausgeschlafen oder auch nur eine einzige Kleinbauernmaid geliebt? Er kam sich vor wie im Fiebertraum und sein Herz raste vor seelischer Belastung. Hat er doch nur das Glück der anderen organisiert und in der Perspektive auf einen Posten beim Kreis gehofft? »Antworte, Parasit, sonst setzt es was«, sagte Jartschew. »Wahrscheinlich hast du hundig an unserer Republik vergangen.« Jartschew zog die Direktive vom Tisch, breitete sie auf dem Fußboden aus und machte sich höchstpersönlich daran, sie zu studieren. Nastja erwachte. »Ich will zu meiner Mama«, sagte sie. Tschiklin beugte sich über das Kind, um es zu trösten. »Deine Mutter, Mädchen, ist tot, aber ich bin doch da. Wozu trägst du mich auf dem Arm? Was ist aus den 4 Jahreszeiten geworden? Fühle nur, wie schrecklich heiß mir unter der Haut ist. Zieh mir das Hemd aus, sonst verbrennt es noch. Und wenn ich wieder gesund bin, habe ich nichts anzuziehen.« Tschiklin legte seine Hand auf Nastjas Körper. Er fühlte sich heiß und schwitzig an.